Book 2 20 20 20 Percakapan kecil 1 Small talk 1 Small talk 1 Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Machen Sie es sich bequem. Machen Sie es sich bequem. Rasakan seperti di rumah sendiri. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Anda ingin minum apa? Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? Anda suka musik? Lieben Sie Musik? Lieben Sie Musik? Saya suka musik klasik. Ich mag klassische Musik. Ich mag klassische Musik. Ini adalah semua CD saya. Hier sind meine CDs. Hier sind meine CDs. Apa Anda bermain alat musik? Spielen Sie ein Instrument? Spielen Sie ein Instrument? Ini adalah gitar saya. Hier ist meine Gitarre. Hier ist meine Gitarre. Apakah Anda suka bernyanyi? Singen Sie gern? Singen Sie gern? Apakah Anda punya anak? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Apakah Anda punya anjing? Haben Sie einen Hund? Haben Sie einen Hund? Apakah Anda punya kucing? Haben Sie eine Katze? Haben Sie eine Katze? Ini adalah buku-buku saya. Hier sind meine Bücher. Hier sind meine Bücher. Saya sedang membaca buku ini. Ich lese gerade dieses Buch. Ich lese gerade dieses Buch. Anda suka membaca apa? Was lesen Sie gern? Was lesen Sie gern? Anda suka pergi ke konser? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Konzert? Anda suka pergi ke theater? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Anda suka pergi ke opera? Gehen Sie gern in die Oper? Gehen Sie gern in die Oper? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.